Wie heißen jene Engel, die Gott treu geblieben sind? Jene Engel, die Gott treu geblieben sind, heißen gute Engel, himmlische Geister oder kurz auch nur Engel. Ja. Und hier muss man eben aufpassen, die ganzen die Filmindustrie und überall in den Büchern und so weiter wird immer wieder über Geister gesprochen, wo keine Klarheit da ist. Das ist nicht ausgesprochen, katholische Bücher sind von katholischen Autoren, die dann richtig schreiben und sprechen, aber es wird eben gemischt, ohne klare Unterscheidung, welche Art von Geistern das sind, was wir immer annehmen, dann das böse Geister sind. Sonst könnte man sich gleich sagen, dass gute Geister sind, dienende Geister Gottes, die uns helfen wollen, aber ganze Naturreligionen und so weiter, das Animismus, wo alles belebt ist von irgendwelchen Geistern. Das ist ein großer Zirkus, den der Teufel aufzieht, um die Menschen hinters Licht zu führen und sie zu versuchen, um sie in seine Bosheit zu verstricken, schlussendlich in die Hölle fallen zu lassen. Das ist klar. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. So, dann belassen wir es für heute. Nächste Woche sehen wir hoffentlich weiter.